Patricia Highsmith, vor 90 Jahren in Texas geboren, wurde berühmt durch den von Hitchcock verfilmten Roman »Zwei Fremde im Zug« und ihre fünfteilige Reihe um den talentierten Gauner Tom Ripley. Ihr literarisches Debüt gab die Highsmith 1941 mit der Kurzgeschichte »Die Heldin«, die wir Ihnen nun in einer Produktion des österreichischen Rundfunks vorstellen. In einem bequemen Sessel im Salon der Familie Christiansen saß Lucille Smith und beantwortete gewissenhaft die Fragen der Hausherrin. Lucille sah in ihrem dunkelblauen Mantel und der Baskenmütze jünger aus als 21. Sie war völlig sicher, dass sie die Stelle als Kindermädchen bekommen würde. So sicher, dass sie ihren Koffer gleich mitgebracht hatte. »Haben Sie schon einmal als Kindermädchen gearbeitet?« Ich meine, haben Sie irgendwelche Referenzen? Die letzten 7 Monate war ich Dienstmädchen bei Mrs. Dwight Howell in New York. Von dort könnte ich eine Referenz bekommen, wenn Sie möchten. Ich las nur heute Morgen Ihre Anzeige und da wollte ich keine Zeit verlieren. Ich habe mir schon immer gewünscht, bei einer Familie mit Kindern zu arbeiten. Nun, wir könnten natürlich dort anrufen, aber... Mein Mann und ich geben mehr auf den persönlichen Eindruck als auf Referenzen. Wir möchten jemanden, der Kinder wirklich gern hat. Eine Viertelstunde später stand Lucille Smith in ihrem Zimmer im Dienstbotengebäude hinter dem Wohnhaus und schloss die Gürtelschnalle eines neuen weißen Arbeitskleides. Dann legte sie ein wenig Lippenstift auf und sagte zu ihrem Spiegelbild: Du fängst noch einmal ganz von vorne an, Lucille. Ab jetzt führst du ein glückliches, sinnvolles Leben und vergisst alles, was früher war. Ihre Augen weiteten sich übermäßig, als wollten sie die Worte Lügen strafen. So weit geöffnet hatten sie viel Ähnlichkeit mit denen ihrer Mutter. Und ihre Mutter gehörte zu dem, was sie vergessen musste. Sie musste sich abgewöhnen, ihre Augen derart aufzureißen. Das ließ sie erstaunt und auch unsicher aussehen, und das war im Umgang mit Kindern nicht eben angebracht. Ihre Hand zitterte, als sie den Lippenstift beiseite legte. Nur ein paar Kleinigkeiten wie das mit den Augen musste sie beachten. Ein paar dumme Angewohnheiten, Papierschnipsel in Aschenbechern zu verbrennen etwa oder gelegentlich die Zeit zu vergessen. Kleine Dinge, die viele Leute taten, die sie aber... bewusst vermeiden musste. Mit einiger Übung würde sie bald automatisch daran denken. Schließlich war sie ein Mensch wie andere auch, hatte der Psychiater gesagt. Und andere machten sich über solche Dinge überhaupt keine Gedanken. Sie durchquerte den Raum, ging ans Fenster und blickte hinaus auf den Garten und die Rasenfläche zwischen Dienstbotengebäude und Wohnhaus. Der Rasen war eher lang als breit, mit einem runden Springbrunnen in der Mitte und 2 Plattenwegen, die sich wie ein schiefes Kreuz durch das Gras zogen. Da und dort standen unter Bäumen oder in einer Laube Gartenbänke, die aussahen, als seien sie aus weißem Spitzengewebe gemacht. Ein schöner Garten. Das Haus aber war das Haus ihrer Träume. Ein weißes, zweistöckiges Gebäude mit dunkelroten Fensterläden und Türen aus Eichenholz, mit Messingtürklopfern und Klinken, die man nur anzutippen brauchte. Und ringsum weite Rasenflächen und undurchdringlich dichte, hohe Pappelreihen, so dass man glauben konnte, es gebe weit und breit kein anderes Haus. Das Haus der Howells in New York sah mit seinen schwarzen Regenstreifen, den Granitsäulen und den überladenen Ornamenten wie ein altbackener Hochzeitskuchen zwischen lauter anderen altbackenen Hochzeitskuchen aus. Unvermittelt stand sie auf. Das Haus der Christiansens war hell und freundlich und lebendig, und Kinder gab es hier. Dem Himmel sei Dank für die Kinder. Sie hatte sie nur noch nicht gesehen. Wie viel wollten die Christiansens ihr eigentlich bezahlen? Sie hatte es ganz vergessen. Es war ihr einerlei. Sie hätte auch umsonst gearbeitet, wenn sie nur an einem Ort wie diesem leben durfte. Mrs. Christiansen führte sie die Treppe hinauf und öffnete die Tür zum Kinderzimmer. Ländliche Szenen in leuchtenden Farben schmückten die Wände. Tanzende Paare und Tiere, blühende Bäume in lustigen Verrenkungen. Der Fußboden unter dem Doppelbett aus hellem Eichenholz war makellos sauber. Die beiden Kinder lagen in einer Ecke des Raumes, inmitten von Farbstiften und Bilderbüchern auf dem Fußboden. Das ist Lucille, Kinder. Euer neues Kindermädchen. Lucille bemerkte, dass beide Kinder den gleichen rötlichen Schimmer im blonden Haar hatten wie ihr Vater. Beide trugen blaue Latzhosen ohne ein Hemd darunter, und die Haut unter den Trägern war an Schultern und Rücken sonnengebräunt. Lucille konnte die Augen nicht von ihnen wenden. Es waren die idealen Kinder in ihrem idealen Haus. Sie sahen frei und offen zu ihr auf, ohne Misstrauen und ohne Feindseligkeit, nur Zuneigung. Und ein wenig kindliche Neugier lagen in ihrem Blick. Die meisten Leute leben lieber in etwas ländlicheren Gegenden. Oh ja, ja, Madam. Hier ist es ja viel schöner als in der Stadt. Mrs. Christiansen strich dem kleinen Mädchen mit einer Zärtlichkeit übers Haar, die Lucille faszinierte. Es ist gleich Zeit für den Lunch. Sie essen mit den Kindern hier oben, Lucille. Trinken Sie Tee, Kaffee oder Milch? Ich hätte gern Kaffee, bitte. Gut. Elisabeth bringt den Lunch in ein paar Minuten. Macht Ihnen noch irgendetwas Sorgen, Lucille? Oh nein, Madam, nein. Das ist auch nicht nötig. Sie sah aus, als wollte sie noch etwas sagen, lächelte dann aber nur und ging hinaus. Lucille blickte ihr nach und fragte sich, was dieses Etwas gewesen sein mochte. Du bist viel hübscher als Catherine. Wer ist Catherine? Das Kindermädchen, das wir vorher hatten. Ich bin froh, dass du da bist. Catherine mochten wir nicht. Heloise stand mit den Händen auf dem Rücken da und wiegte sich hin und her, während Lucille sie betrachtete. Nein, Catherine mochten wir nicht. Das habe ich doch gerade gesagt. Ein farbiges Dienstmädchen, hager und von unbestimmtem Alter, kam mit einem Tablett herein und stellte es auf den Tisch. Guten Tag, Miss. Ich bin Elisabeth Jenkins. Ich heiße Lucille Smith. Wenn Sie noch irgendetwas brauchen, Miss, rufen Sie einfach. Sie ging hinaus. Lucille setzte sich mit den Kindern zu Tisch und nahm den Deckel von der großen Schüssel. Drei mit Petersilie garnierte Omelettes kamen zum Vorschein, die in dem Sonnenstreifen, der über den Tisch fiel, hellgelb aufleuchteten. Zuerst aber musste sie die Tomatensuppe in die Teller füllen und dreieckige Toaststücke mit Butter austeilen. Ihr Kaffee war in einer silbernen Kanne und für die Kinder gab es zwei große Gläser Milch. Der Tisch war zu niedrig für Lucille. Aber das störte sie nicht. Es war herrlich, einfach nur mit den beiden Kindern hier zu sitzen, während die Sonne warm und fröhlich auf den Fußboden, auf den Tisch und auf Heloise rosiges Gesicht ihr gegenüber schien. Wie schön, nicht mehr bei den Howells in New York zu sein. Sie war dort immer ungeschickt gewesen. Lucille nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Willst du nichts essen? Die Tasse glitt aus Lucils Fingern und der halbe Inhalt ergoss sich über die Tischdecke. Nein, sie war nicht aus Stoff, Gott sei Dank, nur aus Wachstuch. Man konnte sie mit einem Papiertuch sauber wischen. Niki ging ins Badezimmer, um Papiertücher zu holen. Zusammen wischten sie den Kaffee auf. Dad gibt uns immer ein bisschen von seinem Kaffee ab. Was? Ja, er schüttet uns ein bisschen in die Milch. So viel, dass man gerade die Farbe sieht. Aha. So viel? Und Lucy ließ ein wenig Kaffee aus dem anmutig geschwungenen Silberschnabel der Kanne in die beiden Gläser laufen. Catherine hätte das nie gemacht. Catherine? Nie. Sie nahm genießerisch einen tiefen Zug aus ihrem Glas, das sie mit beiden Händen festhielt. Lucille fühlte, wie tief aus ihrem Innern ein Glühen aufstieg, das auch ihr Gesicht erfasste und dort brannte. Die Kinder mochten sie. Das stand außer Frage. Sie dachte jetzt daran zurück, wie oft sie während der 3 Jahre, die sie in verschiedenen Häusern als Dienstmädchen gearbeitet hatte, das war alles, wozu sie taugte, so hatte sie immer geglaubt, in die Parks der Stadt gegangen war, einfach um dort auf einer Bank zu sitzen und den Kindern beim Spielen zuzusehen. Aber die Kinder waren meist schmutzig gewesen oder hatten ordinäre Ausdrücke gebraucht, und sie selbst war immer eine Außenseiterin gewesen. Einmal hatte sie gesehen, wie eine Mutter ihr Kind ins Gesicht geschlagen hatte. Sie wusste noch, wie sie voller Schmerz und Entsetzen fortgerannt war. Warum machst du denn so große Augen? Ach, weißt du, meine Mutter hatte auch so große Augen. War Lucils Mutter nun tot. 3 Wochen erst, doch es erschien ihr viel, viel länger. Das kam daher, dass sie vergaß, so dachte sie, dass sie all die vergeblichen Hoffnungen der letzten 3 Jahre vergaß. Die Hoffnung, ihre Mutter würde in der Heilanstalt wieder gesund werden. Was aber hätte das bedeutet? Die Krankheit war etwas für sich, und ihre Mutter war daran gestorben. Es war sinnlos gewesen, darauf zu hoffen, dass sie wieder völlig normal werden würde. Sie war es nie gewesen, das wusste Lucille. Und das hatten sogar die Ärzte gesagt. Und noch andere Dinge hatten sie ihr gesagt, gute, ermutigende Dinge über sie selbst, dass sie genauso normal sei, wie ihr Vater es gewesen war. Sie blickte über den Tisch in Heloise freundliches kleines Gesicht und fühlte, wie das besänftigende Glühen wiederkehrte. Ja, in diesem wunderbaren Haus, von der übrigen Welt abgeschlossen, würde sie alles vergessen und einen neuen Anfang machen können. Wie wär's jetzt mit dem Nachtisch? Du hast ja noch gar nicht aufgegessen. Ich hab keinen Hunger mehr. Lucille teilte ihren Nachtisch unter den Kindern auf. Jetzt können wir im Sandkasten spielen. Darf ich dir unsere Burg zeigen? Der Sandkasten lag hinter dem Haus, in einer Ecke, die durch einen Anbau gebildet wurde. Lucille ließ sich auf der Holzeinfassung nieder und die Kinder begannen wie 2 emsige Gnome den Sand aufzuhäufen und festzuklopfen. Die Burg aus feuchtem Sand wuchs rasch empor. Sie hatte kleine Türmchen mit Blechfähnchen auf der Spitze, einen Burggraben und eine Zugbrücke aus dem Deckel einer im Sand vergrabenen Zigarrenkiste. Lucille sah fasziniert zu. Sie erinnerte sich lebhaft an die Geschichte von Brian de Bois Guilbert und Rebecca. Sie hatte Ivanhoe in einem Zug durchgelesen und dabei Zeit und Raum vergessen. So wie jetzt auch. Als die Burg fertig war, legte Niki ein halbes Dutzend Murmeln hinter die Zugbrücke. Das sind die guten Soldaten, die hier gefangen sind. Mit Hilfe eines weiteren Zigarrenkistendeckels baute er ein Sandportal vor ihnen auf. Mit ernster Miene schleuderte Niki jetzt Kieselsteine vom Rand der Sandkiste gegen das Burgtor, während Heloise von ihrem Platz hinter der Burg ab und zu eine Hand hervorschob, um die Schäden auszubessern, so gut es zwischen den Attacken ging. Denn sie war nicht nur die gefangene Prinzessin, sondern zugleich die Streitmacht, die die Burg verteidigte. Dad kann mit einem Stock schießen. Auf das eine Ende legt er einen Stein und dann haut er auf das andere Ende drauf. Das ist eine Balliske. Eine Balliste. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Buch gelesen. In einem Buch über Burgen. Es war ihm peinlich, dass er das Wort falsch ausgesprochen hatte. Wir müssen jetzt die guten Soldaten befreien. Wenn sie frei sind, können wir alle zusammen kämpfen und die Burg stürmen. Beim Zuschauen ertappte sich Lucille dabei, dass sie eine wirkliche Katastrophe herbeiwünschte. Irgendeine schreckliche Gefahr, in die Heloise geraten würde. Dann würde sie sich zwischen den Angreifer und das Kind werfen und ihre Tapferkeit und Ergebenheit unter Beweis stellen. Sie würde dabei schwer verwundet werden, vielleicht durch Kugeln oder Messerstiche, aber den Angreifer würde sie in die Flucht schlagen. Dann würden die Christiansens sie lieben und sie für immer bei sich behalten. Würde jetzt plötzlich irgendein Irrer über sie herfallen, ein Wesen mit verzerrtem Mund und blutunterlaufenden Augen, sie würde sich keine Sekunde fürchten. Die Sandbarriere bröckelte, und der erste der guten Murmelsoldaten kämpfte sich frei und kullerte den Hügel hinab. Niki und Heloise kreischten vor Vergnügen. Die Mauer gab vollends nach, und 2, 3, 4 weitere buntgestreifte Soldaten folgten dem ersten. Lucille beugte sich vor. Endlich begriff sie. Auch sie war wie die guten Soldaten in einer Burg gefangen gewesen. Die Burg war das Haus der Howls in der Stadt, und Niki und Heloise hatten sie befreit. Sie war jetzt frei und konnte gute Taten vollbringen. Wenn doch nur etwas passieren würde. Aua! Au! Au! Au! Es war Heloise. Niki hatte ihren Finger gegen den Rand der Sandkiste gequetscht, als sie sich um eine Murmel gebalgt hatten. Lucille ergriff die Hand des Kindes und ihr Herz klopfte, als sie das Blut sah, das aus der zerschrammten Haut hervordrang. Oh, tut es sehr weh, Heloise? Sie brachte Heloise ins Bad neben dem Kinderzimmer und fand im Apothekenschränkchen Jod und Verbandszeug. Behutsam wusch sie den Finger. Es war nur eine kleine Schramme, und Heloise hörte auf zu weinen, als sie sah, wie harmlos die Wunde war. Schau, es ist nur ein kleiner Kratzer. Aber für Lucille war es kein kleiner Kratzer. Für sie war gleich am ersten Nachmittag, den sie mit ihren Schutzbefohlenen verbrachte, etwas Furchtbares geschehen. Eine Katastrophe, die sie nicht abzuwenden vermocht hatte. Inständig wünschte sie, es wäre ihre eigene Hand und die Verletzung wäre sehr viel schlimmer. Heloise lächelte, als Lucille ihr den Verband anlegte. Du darfst Niki nicht bestrafen. Er hat es nicht mit Absicht getan. Er spielt nur immer so wild. Doch Lucille dachte nicht daran, Niki zu bestrafen. Sie wollte nur sich selbst bestrafen, einen Stock nehmen und ihn in die eigene Hand stoßen. Was machst du denn mit deinen Zähnen? Ich hatte Angst, dir weh zu tun. Aber nein, es tut gar nicht mehr weh. Und Heloise hüpfte aus dem Badezimmer, sprang auf ihr Bett und streckte sich auf der hellbraunen Decke aus, die das Bett ganz bedeckte und bis zum Boden reichte. So, ihr müsst jetzt euren Mittagsschlaf halten. Sie ging nach unten, um Niki zu holen, und als sie mit ihm die Treppe heraufkam, stand Mrs. Christiansen in der Kinderzimmertür. Lucille wurde blass. Es ist nicht schlimm, Madam, nur eine kleine Schramme vom Sandkasten. Heloises Finger? Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, Lucille. Die Kinder holen sich immer irgendwelche Schrammen. Das ist nur gut, dann passen Sie besser auf. Mrs. Christiansen trat ins Zimmer und setzte sich auf Nikis Bettrand. Niki, Liebling, du musst lernen, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Sieh nur, wie du Lucille erschreckt hast. Lucille sah ihnen von der Tür aus zu. Wieder fühlte sie sich als Außenseiterin. Doch dieses Mal ihrer eigenen Unfähigkeit wegen. Wie anders aber war die Szene hier als jene, die sie in den Parks beobachtet hatte. Bis es dunkel wird, haben die Kinder alles vergessen, Lucille. Bis es dunkel wird, sagte Lucille zu sich, als sie ins Kinderzimmer zurückging. Wie schön das klingt. Während die Kinder schliefen, blätterte sie eine bebilderte Pinocchio-Ausgabe durch. Sie war begierig auf Geschichten, jede Art von Geschichten, am meisten aber auf Märchen- und Abenteuergeschichten, und das Bücherregal neben ihr war voll davon. Sie würde Monate brauchen, um alles zu lesen. Dass es Kinderbücher waren, machte ihr nichts aus. Im Grunde waren sie ihr sogar lieber, denn es gab darin Bilder von Tieren in Menschenkleidern, von Tischen und Häusern und allen möglichen anderen zum Leben erwachten Dingen. Und während sie die Seiten des Buches umwandte, überkam sie ein so starkes Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks, dass sie kaum weiterzulesen vermochte. Der Arzt in der Anstalt hatte ihr geraten, viel zu lesen, wie sie sich erinnerte, und ihr gesagt, sie solle auch ins Kino gehen. Gehen Sie unter Menschen, unter normale Menschen, und vergessen Sie die Probleme Ihrer Mutter. Probleme, hatte er es damals genannt, während er sonst immer von Veranlagung gesprochen hatte. Es war Veranlagung, wie eine Bedrohung, die sich durch die Generationen zog. Und durch sie selbst, so hatte sie geglaubt. Lucille sah das Gesicht des Psychiaters noch vor sich, den leicht zur Seite geneigten Kopf, die Brille, die er beim Sprechen in die Hand nahm. Er sah genau so aus, wie ihrer Meinung nach ein Psychiater auszusehen hatte. Dass Ihre Mutter diese Veranlagung hatte, heißt noch lange nicht, dass Sie nicht genauso normal sind wie Ihr Vater. Alles spricht dafür, dass Sie es sind. Sie sind doch ein intelligentes Mädchen, Lucille. Suchen Sie sich eine Arbeit irgendwo außerhalb der Stadt. Entspannen Sie sich. Genießen Sie Ihr Leben. Sie sollten sogar das Haus vergessen, in dem Ihre Familie gewohnt hat. Ein Jahr auf dem Land und Sie werden sehen, dass Sie... Auch das war vor 3 Wochen gewesen, unmittelbar nachdem ihre Mutter auf der Krankenstation der Anstalt gestorben war. Und der Arzt hatte recht gehabt. In diesem Haus, in dem es Frieden und Liebe, Schönheit und Kinder gab, fühlte sie, wie sie alle Mühsal der Stadt abstreifte, wie eine Schlange ihre Haut. Und das bereits nach einem halben Tag. Noch 1 Woche und sie würde das Gesicht ihrer Mutter für immer vergessen haben. Mit einem Seufzer drehte sie sich um zu dem Bücherregal und nahm aufs Geratewohl 6 große, dünne, leuchtend bunte Bücher heraus. Eines davon legte sie mit den geöffneten Seiten nach unten auf ihren Schoß, ein anderes schlug sie auf und lehnte es sich gegen die Brust. Die übrigen behielt sie in der Hand. Dann presste sie ihr Gesicht mit halbgeschlossenen Augen in den Pinocchio-Band. Langsam wiegte sie sich auf ihrem Stuhl hin und her und dachte an nichts anderes mehr als an ihr Glück und an ihre Dankbarkeit. Unten schlug die Uhr 3, doch sie hörte es nicht. Die Kinder kamen herein. Was machst du denn da? Lucille nahm das Buch vom Gesicht. Als sie den Sinn seiner Frage erfasste, errötete sie und lächelte wie ein glückliches, aber schuldbewusstes Kind. Soll ich euch aus Pinocchio vorlesen? Sie war glücklich über die Aussicht, die Seligkeit mit ihnen teilen zu können, die ihr die ersten Seiten des Buches vermittelt hatten. Sie ließ sich auf dem Fußboden nieder, damit die Kinder die Bilder betrachten konnten, während sie las. Begierig beugten Niki und Heloise ihre Köpfe über das Buch, so dass Lucille manchmal kaum weiterlesen konnte. Sie wusste nicht, dass sie mit einem angespannten Interesse las, das sich auch auf die Kinder übertrug und dass sie deshalb so viel Freude daran hatten. 2 Stunden las sie und die Zeit verflog, fast so, als wären es 2 Minuten. Um 5:15 brachte Elisabeth das Tablett mit dem Abendessen und danach wollten Niki und Heloise wieder vorgelesen bekommen, bis sie 7 ins Bett mussten. Lucille freute sich und fing ein neues Buch an. Doch als Elisabeth das Tablett holen kam, sagte sie, »Es ist Zeit, die Kinder zu baden. Mrs. Christiansen wird bald heraufkommen, um ihnen gute Nacht zu sagen.« Als Mrs. Christiansen 7 Uhr erschien, saßen die Kinder frisch gebadet und in ihren Bademänteln, in eine neue Geschichte vertieft, mit Lucille auf dem Fußboden. Weißt du, Mutter, die Bücher haben wir alle mit Catherine schon gelesen. Aber bei Lucille meint man, es sind ganz neue. Lucille errötete vor Freude. Als die Kinder im Bett waren, ging sie mit Mrs. Christiansen nach unten. Ist alles in Ordnung, Lucille? Sicher haben Sie noch ein paar Fragen. Nein, Madam. Nur, könnte ich wohl nachts einmal nach den Kindern sehen? Aber nein, Lucille, ich möchte doch nicht, dass Sie extra aufstehen. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber das ist wirklich nicht nötig. Es könnte sein, dass Ihnen die Abende hier ein bisschen lang werden. Sollten Sie einmal ins Kino wollen, dann wird Ronald Sie gern mit dem Wagen in die Stadt fahren. Ronald ist der Chauffeur. Vielen Dank, Madam. Also dann. Gute Nacht, Lucille. Gute Nacht, Madam. Lucille verließ das Haus durch die Hintertür und durchquerte den Garten. Und als sie vor ihrem Zimmer stand und den Türknauf umfasste, wünschte sie sich, es wäre die Tür des Kinderzimmers. Es wäre 8 Uhr morgens und der Beginn eines neuen Tages. Und doch war sie müde, angenehm müde. Wie schön war es, so dachte sie, als sie das Licht löschte, am Abend richtig müde zu sein. Dabei war es erst 9 und nicht noch voller Tatendrang und nicht noch lange wach zu liegen, weil sie an ihre Mutter dachte oder sich um sich selbst sorgte. Sie erinnerte sich, wie sie einmal, es war noch gar nicht lange her, eine Viertelstunde nicht in der Lage gewesen war, sich auf ihren Namen zu besinnen. Und wie sie in ihrer Panik zum Arzt gestürzt war. Aus ihrem Fenster warf sie einen letzten Blick zum Haus hinüber. Die Vorhänge des Kinderzimmers bauschten sich und wehten dann wieder zurück. Der Wind fuhr durch die nickenden Pappelspitzen und es klang wie ein stetig dahinfließendes Plaudern hoher Kinderstimmen. Der zweite Tag verlief so wie der erste, nur ohne Missgeschicke, ohne Schrammen. Der dritte und der vierte ebenso. Gleichförmig und regelmäßig reihten sich die Tage aneinander wie Nickys Zinnsoldaten auf dem Kinderzimmertisch. Das Einzige, das sich veränderte, war Lucilles Liebe zu der Familie und zu den Kindern. Eine blinde, leidenschaftliche Ergebenheit, die sich an jedem neuen Morgen zu verdoppeln schien. Es gab so vieles, was sie wahrnahm und liebgewann. Die Art, wie Heloise mit kleinen Schlucken ihre Milch trank, den blonden Flaum auf dem Rücken der Kinder, der sich im Nacken mit dem Haar vereinigte, die Verletzlichkeit der kleinen Körper in der Badewanne. Am Samstagabend fand sie einen an sie adressierten Umschlag im Briefkasten des Dienstbotengebäudes. Er enthielt einen leeren Briefbogen, und darin einen neuen 20-Dollar-Schein. Lucille fasste den Schein an seinem steifen Rand. Sein Wert bedeutete ihr nichts, denn um ihn auszugeben, musste sie in die Geschäfte gehen, und dort waren andere Menschen. Wozu brauchte sie Geld, wenn sie das Haus der Christiansens nie mehr verließ? Es würde sich einfach ansammeln, jede Woche 20 Dollar. In einem Jahr würden es 1040 Dollar sein, in 2 Jahren 2080. Am Ende würde sie so viel besitzen wie die Christiansens, und das wäre nicht richtig. Würden sie es sehr sonderbar finden, wenn sie darum bat, umsonst arbeiten zu dürfen? Oder vielleicht für 10 Dollar? Sie musste mit Mrs. Christiansen reden, und am nächsten Morgen ging sie zu ihr. Der Zeitpunkt war ungünstig. Mrs. Christiansen stellte gerade den Speisezettel für eine Dinnereinladung zusammen. Verzeihen Sie, es ist wegen meines Lohnes, Madam. Ja? Es ist zu viel für mich, Madam. Sie sind wirklich ein merkwürdiges Mädchen, Lucille. Merkwürdig? Wieso merkwürdig? Nun ja, erst möchten Sie praktisch Tag und Nacht bei den Kindern sein und nicht einmal Ihren freien Nachmittag wollen Sie nehmen? Sie reden immer davon, dass Sie etwas Wichtiges für uns tun möchten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was das sein könnte. Und jetzt ist Ihnen Ihr Lohn zu hoch. Ein Mädchen wie Sie hatten wir noch nie, Lucille. Sie sind anders. Glauben Sie mir. Sie lachte, und ihr Lachen war leicht und locker und stand in seltsamem Gegensatz zur Anspannung des Mädchens. Anders? Wieso anders, Madame? Aber Kind, das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Und auf keinen Fall werde ich Ihren Lohn kürzen. Ich will Sie doch nicht ausbeuten. Im Gegenteil, sollten Sie einmal eine Erhöhung wünschen? Nein, oh nein, Madame. Ich würde nur gern mehr für Sie tun. Und für die Kinder. Lucille, Sie arbeiten doch für uns, nicht wahr? Sie kümmern sich um unsere Kinder. Was könnte es Wichtigeres geben? Ich meine nur etwas Größeres. Etwas... Also Unsinn, Lucille. Nur weil die Leute, bei denen Sie vorher waren, vielleicht nicht so freundlich waren wie wir, brauchen Sie sich bei uns doch nicht wie ein Sklave abzurackern. Sie wartete, dass das Mädchen Anstalten machte, zu gehen. Doch Lucille blieb verwirrt dreinblickend neben dem Schreibtisch stehen. Mr. Christiansen und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucille. Danke, Madame. Sie ging zurück ins Kinderzimmer, wo die Kinder spielten. Es war ihr nicht gelungen, sich Mrs. Christiansen verständlich zu machen. Wenn sie einfach noch einmal zu ihr gehen und ihr erklären könnte, was sie fühlte, wenn sie von ihrer Mutter erzählen könnte und von den vielen Monaten der Angst, die sie um sich selbst ausgestanden hatte, wie sie damals gewagt hatte, Alkohol zu trinken oder auch nur eine Zigarette zu rauchen. Und wie gut es ihr tat, einfach mit der Familie in diesem schönen Haus zu sein, es hätte sie erleichtert, ihr all das zu sagen. Sie wandte sich zur Tür, doch der Gedanke, Mrs. Christiansen zu stören oder sie mit ihrer Geschichte, einer banalen Dienstmädchengeschichte, zu langweilen, ließ sie innehalten. So trug sie ihre unausgesprochene Dankbarkeit für den Rest des Tages wie eine schwere Last mit sich herum. Bis nach Mitternacht saß sie bei eingeschaltetem Licht in ihrem Zimmer. Sie besaß jetzt Zigaretten und gestattete sich jeden Abend 3 davon, die jedoch genügten, um ihr Blut in Wallung, ihren Geist aber zur Ruhe zu bringen. Dann gab sie sich ihren heroischen Träumen hin. Und wenn die 3 Zigaretten aufgeraucht waren und sie Lust auf eine weitere verspürte, stand sie auf, ganz leicht im Kopf, und legte die Zigarettenpackung in die oberste Schublade, um die Versuchung zu bannen. Als sie an diesem Abend die Schublade aufzog, sah sie auf ihrem Taschentuchkästchen den 20-Dollar-Schein liegen, den die Christiansen sie ihr gegeben hatten. Sie nahm ihn heraus und setzte sich wieder auf ihren Stuhl. Sie zog ein Zündholz aus der Streichholzschachtel, zündete es an und lehnte es mit dem brennenden Ende nach unten gegen die Wand des Aschenbechers. Langsam ließ sie ein Zündholz nach dem anderen aufflammen und ordnete sie sorgsam zu einem kleinen, flackernden, wohlkontrollierten Flammenkranz an. Als alle Zündhölzer verbraucht waren, riss sie den Pappdeckel der Schachtel in kleine Schnipsel und schob sie langsam in das Feuer. Schließlich nahm sie den 20-Dollar-Schein und riss mit einiger Mühe gleich große Stücke davon ab. Auch sie wanderten in die Flammen. Es war ihr klar, Mrs. Christiansen hatte sie nicht verstanden. Doch wenn sie dies hier sehen könnte, würde sie vielleicht verstehen. Und doch genügte es noch nicht. Einfach nur pflichtgetreu zu dienen, reichte ebenfalls nicht aus. Das würde jeder tun für Geld. Sie aber war anders. Hatte es Mrs. Christiansen nicht selbst gesagt? Jetzt fiel ihr ein, was sie ihr noch gesagt hatte. Mr. Christiansen und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucille. Bei der Erinnerung an diese Worte erhob sie sich mit einem verzückten Lächeln auf den Lippen von ihrem Stuhl. Sie fühlte sich wunderbar stark und sicher in der Kraft ihres Geistes und ihrer Position im Haushalt. Mr. Christiansen und ich sind sehr zufrieden mit Ihnen, Lucy. Nur eines fehlte ihr noch zu ihrem Glück. Sie musste sich in einer Notlage bewähren. Wenn eine Plage sie heimsuchen würde, wie sie es in der Bibel gelesen hatte. Und es begab sich, dass eine große Plage über das Land kam, so würde es in der Bibel heißen. Sie malte sich aus, wie Wasserfluten höher und höher gegen das große Haus schlugen, bis sie fast schon ins Kinderzimmer drangen. Dann würde sie die Kinder retten, sie schwimmend in Sicherheit bringen, wo immer das sein mochte. Ratlos ging sie im Zimmer auf und ab. Oder ein Erdbeben. Sie würde zwischen niederkrachenden Mauern ins Haus stürzen und die Kinder hinaustragen. Vielleicht würde sie noch einmal umkehren, um irgendeine Kleinigkeit zu holen. Nikis Zinnsoldaten oder Heloise Malkasten. Und dabei würde sie von herabstürzenden Trümmern erschlagen werden. Dann würden die Christiansens wissen, wie treu ergeben sie ihnen gewesen war. Oder ein Feuer würde ausbrechen. Das konnte überall geschehen. Ein Feuer war etwas Alltägliches. Und es bedurfte dazu keiner rächenden Heimsuchung des Himmels. Ein fürchterliches Feuer konnte ausbrechen. Dazu genügten das Benzin in der Garage und ein Streichholz. Sie ging die Treppe hinunter und betrat durch die Innentür die Garage. Der Kanister war sehr groß und randvoll. Und wenn sie nicht ganz durchdrungen gewesen wäre von der Notwendigkeit und Wichtigkeit ihres Tuns, so hätte sie nicht vermocht, ihn von der Garage zur Haustür zu tragen. Sie rollte ihn über die Rasenfläche, so wie sie es bei Männern mit Bierfässern oder Mülltonnen gesehen hatte. Das Gras verschluckte jedes Geräusch. Nur auf einem der Plattenwege gab es ein kurzes Rumpeln, das sich rasch in der Nacht verlor. Keines der Fenster war erleuchtet. Doch das hätte Lucille nicht abgehalten. Und es hätte sie auch nicht abgehalten, wenn Mr. Christiansen persönlich am Brunnen gestanden hätte. Denn sie hätte ihn wohl kaum gesehen. Und selbst wenn, stand sie nicht im Begriff, eine edle Tat zu vollbringen. Sie schraubte den Deckel ab und goss etwas Benzin an eine Hausecke, rollte den Kanister weiter, schüttete Benzin über die weißen Schindeln an der Hauswand und fuhr sofort, bis sie die andere Hausecke erreichte. Dann strich sie ihr Zündholz an, ging den Weg, den sie gekommen war, zurück und setzte dabei die nassen Stellen in Brand. Ohne sich umzusehen, kehrte sie zum Dienstbotengebäude zurück, stellte sich an die Tür und schaute zu. Die Flammen waren zuerst fahl und unruhig, dann färbten sie sich gelb mit roten Einsprengseln. Während Lucille hinübersah, strömte alle Spannung, die noch ihren Körper oder ihren Geist beherrschte, in stetem Fluss aufwärts und wurde für immer von ihr genommen, sodass Muskeln und Gehirn nun frei waren für die selbstgewählte Spannung des Wettkämpfers vor dem Startschuss. Sie würde warten, bis die Flammen hoch aufloderten, bis hinauf zum Kinderzimmer sogar. Dann würde sie hineinstürzen, im Augenblick, da die Gefahr am größten war. Das Lächeln einer Heiligen umspielte ihren Mund. Und wer sie dort neben der Tür gesehen hätte, das Gesicht vom tanzenden Lichtschein erhellt, der hätte ohne Zweifel eine schöne, junge Frau gesehen. Sie hatte das Feuer an 5 Stellen entfacht. Und die Flammen krochen von dort die Wände empor wie Finger einer Hand, warm flackernd und sanft liebkosend. Lucille lächelte und hielt sich noch immer zurück. Das Feuer tauchte jetzt die ganze Szenerie in helles Licht. Und als sei dies das Signal, auf das sie gewartet hatte, trat Lucille nun selbstgewiss und ruhig ihren Weg an. Sie hörten »Die Heldin« nach der gleichnamigen Erzählung von Patricia Highsmith. Übersetzung aus dem Englischen Anne Ude. Es sprachen Erzähler Wolfgang Stender, Lucille Smith, Sarah Capretti, Mrs. Christiansen, Dietlin Taug, Nikki, Simon Jaklitsch, Heloise, Bettina Erath, Elisabeth Jenkins, Marlene Vetter, Psychiater Helmut Kasimir. Ton Hubert Bolter. Hörspielfassung und Regie Wolfgang Stender. Produktion Österreichischer Rundfunk 1991.